Zeuge Rainer Eggert, Deutschland, Rechtsanwalt, 33 Jahre, 152. Verhandlungstag, 30.04.1965. Die Angaben über Ihre Person, also auf Ihre Personalien. Ja, Dr. Fertig ist da. Herr Dr. Eggert, Sie heißen mit Vornamen? Rainer. Rainer Eggert, 33 Jahre alt. Rechtsanwalt, verheiratet, wohnhaft in Frankfurt, nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses? Selbstverständlich. Dr. Eggert, es liegt ein Beweisantrag des Rechtsanwalts Dr. Kaul vor, wonach Sie gehört werden sollen darüber, dass die aus Polen nach Frankfurt gekommene Zeugin Poczimska vor ihrer gerichtlichen Vernehmung von Ihnen im Hotel aufgesucht worden sei, dass bei dieser Gelegenheit die Zeugin von Ihnen beeinflusst worden sei, bei Gericht zu bekunden, dass von der Verteidigung geladene Zeugen, falls sie entlastende Aussagen machen sollten, in der Volksrepublik Polen Schwierigkeiten ausgesetzt seien. Haben Sie das Beweisthema mitbekommen? Wollen Sie bitte sagen, haben Sie die Zeugin Poczimska vor Ihrer Vernehmung hier am Gericht in Ihrem Hotel aufgesucht? Darf ich mir zunächst den Hinweis erlauben, dass ich mit den von uns vertretenen Mandanten zunächst die Frage einer Entbindung von der Schweigepflicht zu erörtern hatte. Die vier Angeklagten, die wir vertreten, haben mich bezüglich dieses Gespräches von der Schweigepflicht entbunden. Ja. Das wollen wir ins Protokoll aufnehmen, ja? Rechtsanwalt Dr. Eggert erklärt, dass er von den von ihm vertretenen vier Angeklagten bezüglich seiner Schweigepflicht entbunden worden sei. Ja. Bezüglich des Gespräches mit der Frau Poczimska. Womit der erste Teil der Frage bereits beantwortet ist. Ich habe mit der Zeugin gesprochen, und zwar am Vorabend ihrer Vernehmung vor dem Schwurgericht in Frankfurt. Ich darf zur Klarstellung, damit nicht der Eindruck entsteht, der beim Lesen dieses Beweisantrages vielleicht begründet sein könnte, darauf hinweisen, dass ich die Zeugin nicht aus eigenem Antrieb aufgesucht habe, sondern dass es die Zeugin war, die mich telefonisch zu einer Rücksprache gebeten hat. Ich bitte um Verständnis dafür, dass dadurch natürlich eine Reihe menschlicher Probleme an mich herangetragen sind, die ich aber jetzt im Interesse der Angeklagten vernachlässigen muss. Es ist so gewesen, dass am Abend des 3. März war es wohl, die Zeugin in unserer Kanzlei angerufen hat. Das war schon in den späteren Abendstunden, wenn ich mich recht entsinne, und hat mir erklärt, sie wolle mich vor ihrer Vernehmung nochmals sprechen. Ich habe ihr daraufhin gesagt, dass ich gewisse optische Bedenken hätte und dass ich es vorziehen würde, so wie wir es auch in anderen Fällen gemacht haben, mit der Zeugin erst nach der Vernehmung zu sprechen. Daraufhin hat sie mir gesagt, sie habe sich nur gerade einmal von ihren beiden Engeln, wie sie sich ausdrückte, losreißen können und sei in ein Geschäft gegangen, um überhaupt unbeobachtet anrufen zu können. Und sie lege doch gesteigerten Wert darauf, mich noch vor der Vernehmung sprechen zu können, zumal da sie mir vor der Vernehmung gewisse Unterlagen übergeben wolle und dazu angesichts der ständigen Überwachung durch ihre beiden Engel, wie sie immer wieder sagte, vermutlich nach der Vernehmung keine Zeit mehr hätte. Ich habe die Zeugin dann kurz darauf in ihrer Unterkunft aufgesucht, und zwar war das im Mittelweg 6. Wenn ich mich recht erinnere, stand am Türschild, es ist nicht eine Pension wie oder ein Hotel wie im Beweisantrag angegeben, sondern es scheint die Witwe eines verstorbenen Amtsgerichtsdirektors Fleischer, glaube ich, zu sein. Stand jedenfalls am Türschild Amtsgerichtsdirektor Fleischer. Ich habe dort geklingelt, die Frau Fleischer hat mir geöffnet. Ich habe Veranlassung darauf hinzuweisen, mit Namen und mit Berufsbezeichnung vorgestellt, habe darum gebeten, die Frau Poczimska sprechen zu können. Frau Poczimska hat mich bereits in der Wohnung erwartet und ich habe dann mit ihr einige Fragen erörtert, die mit dem Hohen Gericht ja bekannten Problem zusammenhängen, dass die Verteidigung den Verdacht hat, dass die Zeugen, die aus Polen kommen, dies nicht unbeeinflusst tun. Ich muss in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, ich tut mir leid, aber es ist an sich selbstverständlich, aber ich muss es hier sagen. Und es ist natürlich nicht so gewesen, dass ich der Zeugin da irgendwelche Anregungen gegeben habe, denn meine Aufgabe als Verteidiger besteht nicht darin, sondern die besteht darin zu ermitteln, was nun eigentlich in Polen geschehen ist und noch geschieht. Und danach habe ich die Zeugin selbstverständlich gefragt. Ich habe sie auch zu weiteren Punkten noch nicht einmal unmittelbar gefragt, sondern ich habe mich im Wesentlichen darauf beschränkt, sie erzählen zu lassen. Sie hat mir dann verschiedene Einzelheiten erzählt, die dem Hohen Gericht aus der eigenen Vernehmung dieser Zeugin bekannt sind. Unter anderem die Tatsache, dass ihr Ehemann wegen seiner für Bettnerek günstigen Aussage von seiner Arbeitsstelle entlassen worden ist. Sie hat mir weiterhin erzählt, dass nur um das Bild abzurunden, dass in Polen bekannt sei, dass der Zeuge Paczula, Dr. Paczula, glaube ich, zwar angegeben habe, er sei die überwiegende Zeit im Häftlingskrankenbau tätig gewesen, obwohl man in Polen wisse, dass er für die Tätigkeit, für seine angebliche oder wirkliche Tätigkeit in Monowitz von der IG Farben später eine erhebliche Entschädigung bekommen habe. Sie hat mir erzählt, dass der Zeuge Baranowski, was sie ja hier auch in der Hauptverhandlung bestätigt hat, in Polen als sogenannter Hotelräuber, ich weiß nicht, was man sich darunter technisch vorzustellen hat, gesucht werde und dass die Polen sich gewundert haben, dass dieser Zeuge überhaupt hier habe erscheinen können und so weiter. Zu dem eigentlichen Thema, das mich nun interessierte, insbesondere die, wenn ich so sagen darf, diese Engelfrage, weil sie darauf ständig wieder zu sprechen kam, hat sie mir erzählt, dass sie, ich glaube, von zwei Damen des Roten Kreuzes hier am Bahnhof abgeholt worden ist, dass man sie gefragt hat, ob sie als Belastungs- oder Entlastungszeugin komme. Sie habe dann erklärt, sie sei beides, sowohl Belastungs- als auch Entlastungszeugin, ist gefragt worden, wen entlasten sie denn, und hat gesagt, Bettnerek, worauf ihr die bündige Auskunft zuteil wurde, na, der kriegt doch sowieso lebenslänglich. So hat mir es die Zeugin jedenfalls erzählt. Das zu der Geschichte in Frankfurt. Es ist dann eine Komplikation eingetreten, auf die, ich habe keine Vermutung zu äußern, sondern nur Tatsachen zu schildern, auf die ich vermute, dass meine Zeugenbenennung zurückzuführen ist. Während ich mit der Frau Podzimska sprach, klingelte das Telefon. Die Wohnungsinhaberin kam herein und sagte, am Apparat sei eine Frau Müller aus Darmstadt, die Frau Podzimska zu sprechen wünsche. Die Frau Podzimska ist dann nach meiner Überzeugung mit einigen Anzeichen der Angst aufgestanden, hat mir beiläufig erklärt, das ist einer meiner Engel, ist rausgegangen und hat wenige Minuten, oder sogar nur eine Minute, es war so auffallend kurz, mit der Anruferin gesprochen, ist zu mir zurückgekommen und hat mir erklärt, das sei also jener Engel gewesen. Und der Engel habe sie dringend davor gewarnt, irgendwelche Dummheiten zu machen, insbesondere Angaben darüber zu machen, wie dieses sogenannte Vorverfahren in Polen mit den Zeugen verlaufe. Die Frage des sogenannten Vorverfahrens habe ich mit der Zeugin erörtert. Sie hat mir, konnte ja aus eigener Kenntnis nur von ihrer Person etwas davon berichten, gesagt, dass sie nicht von den von uns benannten Zeugen Rawitsch und Gumkowski angehört worden ist, sondern dass der Herr Wildschur, dessen Name in den letzten Verhandlungstagen auch gelegentlich gefallen ist, sie, ich glaube, im Gebäude der Hauptkommission, aber da muss ich in meinen Notizen nachsehen, im Gebäude der Hauptkommission empfangen hat und sie zunächst einmal darum gebeten hat, abseits mit ihr zu kommen, da er unter vier Augen mit ihr sprechen wolle. Er soll ihr dann, ich berichte wieder das, was mir erzählt worden ist, gesagt haben, ihr Mann habe Unannehmlichkeiten gemacht durch seine Aussage in Frankfurt und man habe deshalb von polnischer Seite erhebliche Bedenken gehabt, die Zeugin überhaupt reisen zu lassen. Er selbst, der Herr Wildschur, habe sich aber dafür eingesetzt und sie solle dieses in sie gesetzte Vertrauen nicht dadurch enttäuschen, dass sie jetzt erneut, so wie es ihr Mann schon getan habe, Schwierigkeiten gemacht hat. Nach diesem Gespräch unter vier Augen wurde dann die Zeugin in ein anderes Zimmer, wie sie mir erzählte, geführt und dort sind die Formalitäten erledigt worden. Man hat ihr noch Ratschläge für die Reise gegeben, wie sie sich im Ausland verhalten solle und die Visumsangelegenheit erledigt. Die Zeugin hat mir dann noch verschiedene Unterlagen übergeben, Das erwähnte ich bereits. Und sie hat uns über einen weiteren Zeugen noch unterrichtet. Und zwar hatten wir gerade damals erfahren, dass der von uns benannte Zeuge Czobryk nach Auskunft der polnischen Justiz, ich glaube aus dienstlichen Gründen, nicht habe erscheinen können. Die Zeugin hatte sich offenbar danach erkundigt und hat mir dann gesagt, dass der Zeuge Czobryk zum Termin überhaupt keine Ladung bekommen habe. Die Unterlagen, da bitte ich um Verständnis dafür, die mir die Zeugin gegeben hat, möchte ich jetzt nicht im Einzelnen nennen. Es handelte sich teils um völlig unverfängliche Dinge. Unter anderem hat sie mir ein paar Zeitungsausschnitte mitgebracht, auf dem ich mit den Personen des Gerichts in Polen zu sehen war, weil sie davon ausging, dass sie mich interessierte. Sie hat mir ein Auschwitz-Heft Nummer 5, allerdings in polnischer Sprache, mitgebracht, weil sie offenbar vermutet hat, dass diese Auschwitz-Hefte hier nicht zu erlangen sind. Und verschiedene andere Dinge, bei denen ich um Verständnis dafür bitte, dass ich das im Einzelnen nicht nennen will. Ich habe, darauf fühle ich mich verpflichtet, auch gesondert hinzuweisen, der Zeugin wiederholt gesagt, dass ich über ihre eigentliche Aussage bezüglich des Angeklagten Bednarek nicht mit ihr sprechen wollte. Das habe ich nicht nur der guten Ordnung halber getan, sondern ich sage auch das nur aus optischen Gründen, schon deshalb, weil ich einerseits ja nicht wusste, ob die Zeugin Podzimska nun eine echte Vertrauensperson ist oder ob es nur jemand war, der mich aus der Reserve hervorlocken wollte, und weil ich darüber hinaus, auch das sage ich ganz offen, den vielleicht unbegründeten, aber immerhin bei diesen Begleitumständen des Falles im Raum stehenden Verdacht hatte, dass vielleicht in diesem Zimmer eine Abhöranlage eingebaut war, sodass ich mich schon aus diesen Gründen zur Aussage selbst außerordentlich vorsichtig ausgedrückt und die Zeugin wiederholt darauf hingewiesen habe, ich wolle mit ihr über die Sache selbst nicht sprechen. Sie hat das auch vollkommen eingesehen. Es war auch anscheinend, sie hat sich das überlegt gehabt, auch ihre eigene Meinung, und es erklärte mir dann noch, dazu hätte sie ja Gelegenheit im morgigen Termin. Sie bat mich dann noch, da sie ihren Mann und 3 Kinder, glaube ich, in Polen hätte, von diesen Dingen keinen Gebrauch zu machen, da sie ebenso wie ihr Ehemann Schwierigkeiten in Polen fürchte nach ihrer Rückkehr. Sie ist im Übrigen auch das fühle ich mich verpflichtet, hier zu sagen, wenn es mir auch schwer fällt, nach dem Termin weinend zu mir gekommen, als ich sie hier durch meine Fragen, die ja auf dem Gespräch teilweise beruhten, etwas aus der Reserve hervorgelockt hatte. Das Hohe Gericht erinnert sich daran, dass sie auf meine Frage die Sache mit dem Zeugen Weranowski und insbesondere die Entlassung des Ehemannes geschildert hatte. Sie ist weinend zu mir gekommen und hat gesagt, das hätte ich ihr nicht antun sollen, und ihr Mann wäre jetzt eher in Polen längst verhaftet, und all das, was eine Frau sich halt in dieser Situation an Sorgen macht, hat sie mir kurz vorgetragen. Ich habe ihr anheimgestellt, über die hiermit zusammenhängenden Fragen, jetzt nachdem die Vernehmung abgeschlossen war und die Zeugin vereidigt war, nochmal im Büro mit uns zu sprechen, wenn sie bei uns anruft, habe aber seither nichts mehr von ihr gehört. Sind noch Fragen zu stellen? Seitens Gerichtsstaatsanwaltschaft? Wie lange hat Ihr Besuch etwa gedauert? Können Sie sich daran noch erinnern? Es ist eine Frage, die man als Zeuge, auch als Anwalt, schlecht beantworten kann. Ich schätze eine halbe Stunde. Ja. Haben Sie bei Ihrer Unterhaltung mit der Zeugin auch über deren private Verhältnisse gesprochen, beispielsweise welchen Beruf sie in Polen ausübt, und die Frage der Entschädigung während Ihres Aufenthalts hier in Frankfurt erörtert? Die Entschädigungsfrage, mit dem Beruf, das glaube ich nicht. Ich erinnere mich noch dran. Sie hat hier, glaube ich, gesagt, sie sei jetzt Trikotagenarbeiterin in einer Fabrik oder sowas. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Die Entschädigungsfrage, ich weiß, dass uns dieses Problem interessiert hat im Zusammenhang mit dieser Ausnahmeverordnung, die der hessische Finanz- oder Justizminister, glaube ich, Entschuldigung, dass ich nicht so genau weiß, dass wir es damit gelegentlich erörtert haben, aber ich glaube nicht, dass ich darüber mit der Frau Podzimski gesprochen habe. Können Sie hier irgendeine Erklärung dafür geben, dass Ihnen dort in dieser Pension oder Privatpension oder Privatwohnung der Gedanke an eine Abhörvorrichtung gekommen ist? Ich glaube, ich habe diese Erklärung gegeben. Die Begleitumstände des Falles waren also doch einigermaßen merkwürdig, und Verzeihung, ich kann ja keine Vermutungen hier äußern, aber immerhin steht ja fest, dass der Herr Dr. Kaul schon 2 oder 3 Tage später über meinen Besuch dort offenbar im Einzelnen unterrichtet war. Darauf beruht ja der Beweisantrag. Kann natürlich sein, dass das jener Engel aus Darmstadt gewesen ist. Ich weiß es nicht. Nein, es war die Zeugin selbst. Ja, die Zeugin hat sich hier vielleicht zu ihrer Information... So ist es. Ich habe das Protokoll gelesen. Ich dachte, das sei ein Fehler. Da steht ja drin, dass der Herr Dr. Noack sich entsprechende Notizen gemacht hat und die dann vorgehalten worden. Das ist richtig. Kann sein. Das beruht offenbar doch nicht auf einer Abhörvorrichtung. Ja? Nein, ich... Aber... Verzeihung, ich habe ja auch kein Wort behauptet in der Richtung. Ich habe das nur deshalb gesagt, um vielleicht dem Hohen Gericht etwas deutlicher zu machen, dass es mir also wirklich ferngelegen hat, mich in irgendeiner Form zu exponieren gegenüber dieser Zeugin, weil ich mir selbst über das Risiko durchaus im Klaren gewesen bin. Ja, hat die Zeugin Ihnen denn etwa erzählt, sie sei gewissermaßen zwangsweise nun gerade in dieses Quartier gekommen? Nein. Keineswegs, wenn ich recht unterrichtet bin, ist das das Quartier, in dem man eine Vielzahl von Zeugen... Ja. Herr Präsident, Frau Müller ist gerade eben eingetroffen, da ich unmittelbar anschließend benötigt bin, den Antrag zu stellen, Frau Müller als Zeugin zu hören, darf ich Sie bitten, zu veranlassen, dass Frau Müller so lange den Saal verlässt. Nein, sie war nicht drin. Aber ich sehe sie jetzt eben. Nun ja, also Frau Müller, tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie mal einen Augenblick vor die Tür, ich rufe Sie dann nachher wieder herein, ja? Bitte schön. Bitte schön, keine Unterhaltung, meine Herren. Bitte schön. Hat Ihnen die Zeugin selbst Näheres darüber erzählt oder haben Sie im anderen Zusammenhang Näheres darüber erfahren, um welche Damen es sich bei diesen, wie die Zeugin sagte, begleitenden Engeln gehandelt hat? Sie hat zwei Namen genannt. Das eine war die Frau Müller und dann hat sie noch die Frau Wirt oder Wirts genannt. Mit der sie sich aber, wenn ich das dazu sagen darf, mit der sie sich offenbar ganz gut verstanden hat, denn ich erinnere mich noch daran, dass, damit die Aussage vollständig und richtig ist, dass sie mir noch gesagt hat, sie hat mich gefragt, wo man in der Gegend abends essen könnte und ich habe gesagt, man kennt sie in der eigenen Stadt meistens am schlechtesten aus und sie sagte mir dann abschließend, ja, dann werde ich mich mit der Frau Wirtz in Verbindung setzen, vielleicht kann die mit mir abends noch essen gehen. Wissen Sie, zu welcher Organisation diese beiden Damen gehören und weshalb sie sich mit der Zeugin in Verbindung gesetzt hatten nach ihrer Ankunft? Die Frau Wirtz gehört, das weiß ich ja von hier, zum Roten Kreuz. Die Frau Müller ist meines Wissens Ordensschwester, oder? Aber aus Darmstadt. Also ich glaube, die Frau Pozinska war doch vorher krankheitshalber in einem Krankenhaus oder Sanatorium in der Darmstädter Gegend und dort ist sie von der Frau Müller betreut worden. Eben. Das. Dankeschön. Herr Staatsanwalt. Herr Rechtsanwalt Dr. Eggert, haben Sie, Sie haben in Ihrer Aussage es als Tatsache hingestellt, jedenfalls in der entsprechenden Zeitform berichtet, dass der Ehemann entlassen worden sei nach seiner Vernehmung hier. Ist das eine Erklärung, die Sie abgeben, lediglich aufgrund dessen, was Ihnen die Frau Poschinska gesagt hat? Verzeihung, aber woher soll ich es denn sonst wissen? Ja, haben Sie sich... noch weiter bemüht, der Sache nachzugehen und vielleicht noch andere Quellen zu dieser Frage untersucht? Wirklich nicht. Ich hatte ja, nachdem es mir gelungen war, der Zeugin diese Frage, ich habe selbst erwartet, dass die Zeugin ihre Aussage schon vorher beenden würde, zumal da ich damals aus rein menschlichen Gründen nicht zu weit vorprellen wollte, wusste ich ja nicht, ob sie diese Frage beantwortet hatte. Ich glaube, es war die letzte Frage, die sie beantwortet hat mit der Entlassung des Ehemannes. Sie hat diese Aussage beschworen. Ich habe an sich da keine Veranlassung mehr gehabt, das weiter nachzuprüfen. Haben Sie sich inzwischen davon überzeugt, dass der Ehemann nicht entlassen worden ist? Ich hatte dazu noch keine Gelegenheit. Ich weiß, dass die Urteile gegen den Ehemann da sind. Ich habe gestern bei der flüchtigen Durchsicht der Protokolle etwas davon gelesen, dass der Ehemann wegen Vergehens gegen das gemeinschaftliche Eigentum und wegen Verletzung der Aufsichtspflicht bestraft worden ist in Polen. Das werde ich noch nachprüfen. Ich kann mir da im Augenblick nichts Rechtes drunter vorstellen. Das kann das sein. So ein bisschen klingt es, wie man es heutzutage in einem anderen Teil Deutschlands als Boykott hetze und Sabotage bezeichnet. Das kann auch ein echtes Kriminaldelikt sein. Ich weiß es nicht, aber Sie haben ja den Antrag da gestellt. Wir werden das noch hören. Hat Ihnen die Zeugin von der Vorstrafen Ihres Nein. Ehemannes etwas Nein. erzählt? Danke. Herr Richter-Baumann. Herr Zeuge, erschien es Ihnen nicht ungewöhnlich, dass Sie am Abend vor der Vernehmung auf telefonischen Anruf hin eine Zeugin in ihrer Unterkunft aufsuchen, um sich mit ihr zu unterhalten? Ich glaube, dazu habe ich eingehend Stellung genommen. Er hat uns gesagt, der Zeuge, wie es zu dieser Besprechung kam und dass ein Anruf da vorausgegangen ist. Gewiss, Herr Vorsitzender, haben Sie nicht erwogen, die Zeugin zu sich in die Kanzlei zu bestellen? Sehr richtig. Ich sagte das am Anfang, es wäre mir lieber gewesen, wenn sie am nächsten Tag in die Kanzlei gekommen wäre. Oder ich glaube sogar, bin fast sicher, dass ich es sogar noch gesagt habe, ob es nicht besser sei, dass sie an dem Abend in die Kanzlei kommt. Sie wollte da nicht, hat da auch irgendwas etwas gesagt. Ich glaube mich sogar noch an meine Überlegung, aber bitte, das sind jetzt Sachen, die damals in der Eile so geschehen sind. Ich glaube mich sogar noch an meine Überlegung dahin erinnern zu können, dass im Büro eh niemand mehr anwesend war und dass ich deshalb mich eines Zeugen nicht versichern konnte. Übrigens habe ich ja gesagt, dass dann die Situation in dem Hotel oder in dem Pensionszimmer oder im Privatzimmer keine andere war als im Büro. Wieso? Sie sagten doch vorhin gerade, Sie hätten sogar mit der Möglichkeit der eines Abhörgerätes gerechnet. Das war doch in Ihrem Büro jedenfalls nicht gegeben. Sehr richtig, aber es ist doch Folgendes, wenn ich also jetzt Überlegungen anstelle, es gehört an sich nicht zu meinen Aufgaben als Zeugen. Gerade wenn ein Abhörgerät da gewesen wäre, wäre das für mich ja nicht weiter schädlich gewesen. Ich hatte bei dem Gespräch nichts zu verbergen. Herr Zeuge, Sie haben es vorhin so hingestellt, als ob die Zeugin von Ihren schützenden Engeln oder Sie bekleidenden Engeln doch in etwas herabsetzender Form gesprochen hat, dass sie keinen Schritt ohne die gehen könne. Jawohl. War Ihnen damals bekannt, dass es sich um diese beiden Damen vom Roten Kreuz handle, die sich doch in sehr verdienstvoller Weise der ausländischen Zeugen annehmen? Bezüglich der Zeugin Wirz war es mir, glaube ich, bekannt. Bezüglich der Zeugin Müller hatten wir nur Anhaltspunkte dafür, dass die Verdienstfülle vielleicht etwas zweifelhaft ist. Aber das geht jetzt über das hinaus, was ich im Rahmen meiner Entbindung von der Schweigepflicht sagen kann. Denn damit bewegt sich es außerhalb des Gespräches, was ich mit der Frau Podzimska geführt habe. Ich weiß zwar nicht, was diese Andeutung soll, möchte aber doch fragen, Herr Zeuge, wie die Frau Podzimska zurückkam von dem Telefongespräch mit Frau Müller, ja, hat sie Ihnen nicht gesagt und lautete nicht da Ihre Bemerkung so. Die Frau Müller hat mich gewarnt davor, mich mit einem Verteidiger, wenn ich am nächsten Morgen vernommen werde, zu unterhalten, weil das in Deutschland nicht üblich ist. Nein, nein, nein. Sie hat also, ich habe mir es ja am nächsten oder über, also nächsten Tag diktiert, übernächsten Tag ist wohl geschrieben worden, in einer Notiz festgehalten, also das weiß ich ganz genau. Sie hat mir ausdrücklich gesagt, es sei ihr gesagt worden, sie solle keine Dummheiten machen und sie solle sich nicht über das äußern, was in Polen im Rahmen dieser Vorfahrenvernehmung vorgehe. Ja, wir werden ja Frau Müller dazu hören. Danke, keine Frage. Herr Dr. Eggert, haben Sie irgendwelche Anzeichen für einen Verfolgungswahn oder eine Geisteskrankheit bei dieser Zeugin festgestellt, natürlich nur mit leihenhaftem Sachverstand, Sie sind kein Mediziner. Nein, nein. Herr, hätte ja auch das Hohe Gericht hier Gelegenheit gehabt, die Zeugin hat ja ihren persönlichen Eindruck hier hinterlassen. Herr Zeuge, wann haben Sie die Frau Podzimska das erste Mal gesehen? Das ist ein Irrtum, aber bitte, an jenem Abend. Was meinen Sie Irrtum? Ich frage, ich stelle eine ganz klare Frage. Ja, an jenem Abend habe ich sie zum ersten Mal gesehen. An jenem Abend. Ist Ihnen aufgrund des Gesprächs mit dieser Zeugin klar geworden, woher diese Zeugin ihre Adresse hatte? Das war gar nichts klar zu werden, das ist ganz klar. Natürlich weiß ich das, aber das geht jetzt wieder über das Gespräch hinaus. Ja, also ich stelle Ihnen diese Frage und wieso meinen Sie, dass das über das Gespräch hinausgeht? Weil die Zeugin unsere Adresse in anderem Zusammenhang erfahren hat und dieser andere Zusammenhang nicht den Gegenstand meiner heutigen Aussage bilden kann. Ja, also ich bin der Ansicht, das ist doch hier von Bedeutung, wie Sie mit dieser Zeugin in Kontakt gekommen sind. Das habe ich beantwortet. Also Herr Rechtsanwalt Rabe, der Beweisantrag geht dahin. Der Rechtsanwalt Eggert hätte die Zeugin beeinflusst, dem Gericht irgendwelche Erklärungen abzugeben. Dafür hat er von seinen Mandanten die Aussagegenehmigung. Wenn Sie nun weiterfragen, wissen Sie, wieso die Zeugin ihre Adresse bekommen hat, so geht das über dieses Gespräch hinaus. Insofern hat der Rechtsanwalt Eggert recht. Ja, also ich bin nicht der Ansicht, denn hier ist doch der Gesamtkomplex des Kontaktes zwischen der Zeugin Podzimska mit dem Zeugenrechtsanwalt Dr. Eggert steht hier zur Debatte. Denn nur dann können wir ja klären, ob das Beweisthema etwa hier bestätigt werden wird. Aber ich will das zunächst zurückstellen, die Frage, habe aber eine andere Frage. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin, man wird sicherlich Verständnis dafür haben, dass Sie gewisse Unterlagen, die Ihnen übergeben worden sind, hier darüber nicht aussagen. Ich habe dieses Verständnis nicht. Darf Sie bitten, mir zu sagen, welche Unterlagen sind Ihnen übergeben worden, und zwar vollständig? Doch, es gehört leider zum Gegenstand, Hohes Gericht. Wenn ich dazu gezwungen werde, ich erinnere mich noch sehr deutlich daran, dass es gerade der Kollege Rabe war, der mir nach der Vernehmung des Zeugen Podzimska hier quer durch den Saal zugerufen hat, wie konnten Sie so etwas machen? Ja, und dann war es aber draußen. Bitte? Dann war es aber draußen, ja. Ja, und jetzt wollen Sie noch mehr Dinge hier aufklären, die offensichtlich geeignet sind, so nehme ich das jedenfalls an, aus der Zurückhaltung des Rechtsanwalts Dr. Egger, die geeignet sind, der Frau eventuell in Polen noch größere Schwierigkeiten zu machen. Herr Präsident, dazu muss ich Folgendes sagen. Ich konnte damals, wie ich dem Herrn Verteidiger diesen Zuruf machte, nicht wissen, was sich hier aus dieser Sache entwickeln würde. In der Zwischenzeit haben wir festgestellt, und das ist jedenfalls die Überzeugung der Nebenklage, und ich nehme an, nach den Worten der Herrn Staatsanwälte auch die Überzeugung der Staatsanwaltschaft, dass diese Frau mag sein krankhaft, aber eine notorische Lügnerin ist, die hier in übelster Weise das Gericht an der Nase herumgeführt hat, die hier Leute, die in selbstloser Weise seit Monaten, und man kann jetzt bei der Länge des Prozesses schon sagen, seit mehr als einem Jahr, die Zeugen hier betreuen, die sie zum Teil in ihrer Wohnung aufnehmen, diese Leute, diese Damen, die ohne einen Pfennig dafür zu bekommen, dies tun, diese Leute hat diese Zeugin in übelster Weise beleidigt und verunglimpft. Ich habe für meinen Teil nunmehr keine Veranlassung mehr, diese Zeugin in irgendeiner Weise zu schonen, und bitte daher den Herrn Zeugen umfassend auszusagen, welche Unterlagen er bekommen hat von dieser Zeugin. Tja. Darf ich da um einen Gerichtsbeschluss bitten? Dazu ob ist das Gericht mir eine Ordnungsstrafe androht. Verzeihung. Eine Entscheidung herbeizuführen. Ja. Also, Frage des Rechtsanwalts Dr. Rabe. Welche Unterlagen hat Ihnen die Zeugin Podzimska seinerzeit bei der Unterredung in Ihrer Unterkunft übergeben? Dieser Frage widerspricht Rechtsanwalt Gerhard und Rechtsanwalt Steinacker. Berufen Sie sich insoweit auf Ihre Verschwiegenheitspflicht? Oder, Mir ist der Inhalt des Paragraphen 53, insbesondere des Absatz 2, durchaus bekannt. Aber ich stehe hier, sitze hier in meiner Eigenschaft als Rechtsanwalt und als Zeuge und nicht als Rechtsanwalt. Ja, ich bin in einem echten Gewissenskonflikt. Herr Rechtsanwalt, ich kann es nicht entscheiden, sondern die Entscheidung darüber liegt bei dem Anwalt. Sie haben keine Verpflichtung, die Aussage zu verweigern. Ich könnte mich rein formell darauf berufen, dass ich entbunden bin hinsichtlich des geführten Gesprächs. Das erstreckt sich nicht darauf, was bei diesem Gespräch mir übergeben worden ist, sodass ich also sagen kann, insoweit besteht ein solches Verweigerungsrecht. Also berufen Sie sich auf Paragraph 53. Jawohl. Bitte? Und ich stelle diese Frage weiterhin und bitte Sie, darüber zu entscheiden. Ja. Weitere Fragen habe ich zunächst nicht. Ist noch eine Frage, Herr Rechtsanwalt. Herrn Zeugen, die Frage zu richten, ob er vor dem Telefonanruf der Zeugin Podzimska direkt oder indirekt Verbindung mit der Zeugin Podzimska gehabt hat. Er beziehungsweise ein Angehöriger des Anwaltsbüros, in dem er zusammen mit dem anderen Verteidiger Stolting II tätig ist. Das leider bezieht sich das auch auf den Punkt, wo ich gar nicht von der Schweigepflicht entbunden bin. Ich meine, ich würde an sich gerne darauf antworten, aber... Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, Ihre Frage lautet, ob der Zeuge schon direkt oder indirekt vor dem telefonischen Anruf, dass das Gespräch auslöste, direkte direkt oder indirekt selbst oder indirekt durch das Anwaltsbüro oder durch seinen Sozius Stolting II Verbindungen mit der Zeugin gehabt hat. Verbindungen mit der Zeugin gehabt. Der Hinweis, dass ich darauf die Entbindung des vom Berufsgeheimnis nicht erstreckt, ist nicht richtig. Wenn der Zeuge von der Berufspflicht die Dinge, die er erfahren hat, geheim zu halten, von den Angeklagten entbunden ist, dann richtet sich die Entbindung auf diesen gesamten Komplex. Zu dem gesamten Komplex, deswegen wollte ich gern eine Begründung hören. Es war mir interessant, dass die nicht gegeben wurde. Offenbar kann sie gar nicht gegeben werden, denn die Entbindung bezieht sich natürlich auf den gesamten Komplex des Gesprächs. Zu dem Komplex des Gespräches gehören alle Elemente, die dazu geführt haben. Und gehören alle, also einmal, welche Verbindungen vorher bestanden, die das Gespräch ausgelöst haben. Denn das ist ja das Wichtige. Zweitens gehören alle Elemente des Gespräches selbst. Wenn die Zeuge nun überhaupt nämlich kein Wort gesprochen, sondern alles schriftlich gegeben hätte, ohne ein Gericht wirklich die Absicht hat, sie aufzuklären, dann steht es außer Zweifel, dass diese beiden Fragen beantwortet werden müssen. Ja. Ich habe, wenn ich mir das weiterhin als Begründung gestatten darf, nachdem hier so viel andeutungsweise bis zu dem in einer Wohnung, die ich überhaupt auch noch Adressen anschriftmäßig gar nicht gekannt habe, Gerät aufgestellt sein sollte und meine Person in Verbindung damit gebracht wurde, darf ich auf Folgendes hinweisen. Die Zeugin hat sich an meinen Assistenten gewandt. Und ich habe den Beweisantrag erst gestellt, als ich erfahren hatte, dass der Ehemann der Zeugin bereits entlassen war aus seiner Stellung, bevor er nach Frankfurt gefahren ist. Und zwar aufgrund von kriminellen Vorgängen, die nicht etwa nur in einem Teile Deutschlands bestraft werden. Vergehen gegen das allgemeine Eigentum ist Vergehen gegen das Volkseigentum, ist also Diebstahl. Verletzung der Aufsichtspflicht ist Untreue im Sinne unserer der hiesigen Strafbestimmungen. Daraufhin habe ich erst den Antrag gestellt, als ich wusste, dass er bereits vorher entlassen war. Für mich ist, wie gesagt, ich persönlich bin uninteressiert an der weiteren Aufklärung, weil für mich die Angelegenheit längst aufgeklärt ist durch das, was ich unternehmen konnte. Ich halte es aber für sehr wesentlich und sehr notwendig, auch im Interesse des Standes, dem ich hier in der Bundesrepublik angehöre als zugelassener Anwalt, diese Dinge aufzuklären. Deswegen bitte ich Sie, diese Fragen zuzulassen. Ich widerspreche, weil das nicht zu dem Beweisthema gehört, für das er der Zeuge benannt ist und, wie er selbst gesagt hat, auf das sich die Aussagegenehmigung der Angeklagten bezieht. Es ist ja klar, dass die Entbindung beschränkbar und widerruflich ist. Ist widerruflich. Ja, darf ich noch eins dazu bemerken? Wenn die Dinge so... Ja? Bednarek, was wollten Sie denn sagen? Gehen Sie ans Mikrofon. Gehen Sie ans Mikrofon, ja? Ja, bitteschön. Zu der Aussage Dr. Karl und Herrn Rechtsanwalt Rabe und auch zu der Aussage des Herrn Dr. Eckert gebe ich die Entbindung von der Schweigepflicht. Ich verstehe, das habe ich nicht verstanden. Bitte. Zu Aussagen, Herrn Dr. Karl. Ja. Entbinden Sie ihn nicht? Ja, ich entbinde. Sie entbinden ihn? Ich entbinde nicht von der Schweigepflicht. Nicht? Ja, also schreiben Sie ins Protokoll, der Angeklagte Bednarek erklärt, ich erkläre ausdrücklich, dass ich den Rechtsanwalt Dr. Eckert von der Schweigepflicht insofern nicht entbinde, als er gefragt worden ist nach den Unterlagen, die ihm von der Zeugin Podzimska überreicht worden sind und nach seinen Verbindungen mit der Zeugin Podzimska vor der Unterredung am Tag vor der Vernehmung der Zeugin. Ich habe keine weiteren Fragen. Dankeschön. Dankeschön. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Herr Rechtsanwalt Göllner, bitte schön. Herr Präsident, über die Rechtsfragen bitte ich auf die Kommentierung von Schwarz-Kleinknecht, letzte Ausgabe. Anmerkung 3 hinweisen zu dürfen. Also die Ansicht von Professor Kaul ist nicht richtig. Die von dem Zeugen, dem Kollegen Eckert, dargelegte Ansicht über die Beschränkbarkeit des Zeugnisverweigerungsrechts entspricht der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs. Ja, Herr Rechtsanwalt Göllner, es besteht meines Erachtens überhaupt kein Streit darüber, dass der Anwalt seine Entbindungserklärung, dass der Mandant die Entbindungserklärung jederzeit voll widerrufen kann oder einschränken kann. Das ist ja doch meines Erachtens auch schon vom Bundesgerichtshof ausgestanden und entschieden worden. Ja. Ich hatte nur bestritten, dass in die ursprünglich, das ja. ursprünglich, die ja. ursprünglich erfolgte Entbindung nicht diese Fragen betrifft. Ja. Nehmen Sie dann Ihre Fragen zurück, nachdem Sie diese Erklärung des Bettnerik gehört haben? Nein. Nein. Nein. Na schön, da wird entschieden. Ja, bitte schön. Mit Blick auf diese überraschende Erklärung. Herr Zeuge, beziehen sich die Urkunden, deren wegen wir hier diskutieren, auf den angeklagten Bettnerik? In der Tat. Ich kann das, aber ich habe es mir eben während der... Aber Herr Rechtsanwalt Dr. Laternzer, das ist eine Frage, die ganz allein der Herr Dr. Egger zu entscheiden hat. Er ist der Zeuge, er hat eine Schweigepflicht, er ist auch meines Erachtens nicht von Ihnen vertreten. Nein, ja. Die letzte Bemerkung, Herr Vorsitzender, war ja, glaube ich, überflüssig, dass Sie sagten, ich vertrete Herrn Eckert nicht. Das war etwas, was... Ja, ich weiß nicht, aus welchem Grund Sie sich sonst zu wackeln. Ich habe als Prozessbeteiligter das Recht, einer Frage, die ich für unzulässig halte, zu widersprechen. Und das tue ich hiermit. Die Frage des Kollegen Ormond ist unzulässig. Und warum? Sie ist deswegen unzulässig, weil eine Entbindung von der Schweigepflicht nicht mehr besteht, weil sie widerrufen worden ist. Aber wir müssen doch zunächst überhaupt feststellen, dann ob die Frage Entbindung oder Nicht-Entbindung mit diesen Unterlagen irgendetwas zu tun hat. Und darüber muss der Zeuge doch Auskunft geben. Er muss lediglich Auskunft geben, ob er Aussagen machen will oder nicht. Die Auskunft muss er geben. Verzeihen Sie, diese Unterlagen können sich auf etwas ganz anderes beziehen. Sie sollen sich doch anscheinend beziehen auf diesen Prozess. Das weiß ich nicht. Ja. Diese Frage kann man dann, wenn Sie das nicht wissen, zur Aufklärung stellen. Bezogen sich die Unterlagen irgendwie auf Zusammenhänge, die mit diesem Prozess gegeben sind? In der Tat. In der Tat. Danke. Bitte sehr. Ja. Wir müssten dann darüber entscheiden, ob die Fragen des Rechtsanwalts Ormond und Dr. Kaul zugelassen werden oder nicht. Darf ich die gerichtliche Entscheidung damit vereinfachen, dass ich schon jetzt erkläre, dass ich sie nicht beantworten werde unter Berufung auf meine Schweigepflicht und mein Schweigerecht, wenn ich so sagen darf? Ja, das haben Sie bereits vorher getan. Ja, sind sonst noch Fragen zu stellen von Seiten der Verteidigung oder von Seiten der Angeklagten? Nein. Dann werden wir entscheiden über diese Widersprüche. Und vor dem wir die Entscheidung treffen, möchte ich den Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Rahn bitten, doch einmal zu uns zu kommen auf das Zimmer. Ja, wir werden beschließen. Beschluss verkündet die Frage des Rechtsanwalts Rabe, welche Urkunden die Zeugin Podzimska dem Rechtsanwalt Dr. Eckert am Tage vor ihrer Vernehmung in Frankfurt am Main überreicht habe, sowie die Frage des Rechtsanwalts Dr. Kaul, ob Rechtsanwalt Dr. Eckert mit der Zeugin Podzimska schon vor ihrem Eintreffen in Frankfurt am Main in Verbindung gestanden habe, werden zugelassen. Nunmehr, Herr Rechtsanwalt Eckert, muss ich erneut die Frage an Sie stellen, ob Sie diese Fragen beantworten wollen oder ob Sie sich bezüglich dieser Fragen auf Ihre anwaltliche Schweigepflicht berufen. Berufe mich auf die Schweigepflicht. Rechtsanwalt Dr. Eckert erklärt hierauf, dass er sich bezüglich der Beantwortung der an sich zugelassenen Fragen auf seine anwaltliche Schweigepflicht beziehe und insoweit die Beantwortung der Fragen verweigere. Wünschen Sie, dass ein Erzwingungsbeschluss ergeht, Rechtsanwalt Dr. Kaul? Nein. Nein, damit ist die Sache erledigt. Nun, sonst sind keine Fragen mehr zu stellen. Herr Dr. Eggert, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschweren? Jawohl.